за дружбу. Auf die Freundschaft. Так называется сегодня наша тема. So heißt heute unser Thema. Дружба важна для всех. Also die Freundschaft ist sehr wichtig für jeden von uns. Для детей, для взрослых. Für die Kinder, für die Erwachsenen. И друзья нас поддерживают. Und die Freunde unterstützen uns. Дают нам советы хорошие. Die geben uns gute Ratschläge. Утешают нас. Sie trösten uns. Или, может быть, даже вправляют нам мозги. Oder umgekehrt, sie geben uns manchmal einen Tritt, damit wir vorwärts gehen. Давайте мы сначала посмотрим один видеоролик. Lass uns vorher einen Videoclip anschauen. Okay. Okay. Okay. Спасибо. Danke. Актуально, да? Es ist richtig aktuell jetzt. В этом клипе мы видим, что есть виртуальная дружба. Wir sehen aus diesem Clip heraus, dass es eine virtuelle Freundschaft gibt. Иллюзия дружбы. Also das ist nur bloß eine Illusion, eine Freundschaft. И соцсети, они предлагают нам. Und soziale Medien bieten uns an, предлагают нам кучу друзей, bieten uns eine Menge Freunde an. Но вы видите, когда телефон отключается, aber ihr seht selber, wenn das Telefon aus ist, или когда тебе нужна реальная помощь, oder wenn du eine reale Hilfe brauchst, то виртуальные друзья тебе не помогут. Dann werden deine virtuellen Freunde dir nicht helfen können. И ты вдруг обнаруживаешь, да? Plötzlich stellt sich heraus, налево, du schaust nach links, nach rechts, wie dieses Mädchen, und du bist immer noch alleine. Нам нужны настоящие друзья. Wir brauchen echte Freunde. Настоящие. Wir brauchen echte Freunde. Реальные. Also reale Freunde. Виртуальные пусть будут там. Also virtuelle sollen dort bleiben. Но мы же понимаем, что нам нужны реальные друзья. Aber wir verstehen doch, dass wir reale Freunde brauchen. Но как узнать, какой друг тебе нужен? Aber wie erfährt man, was für einen Freund du brauchst? Или от какого лучше бежать подальше? Oder von welchem man am besten abhauen soll? Задумались ли вы о том? Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, что дружба может созидать, dass eine Freundschaft erbauen kann, а может и разрушать твою жизнь, kann aber auch dein Leben zerstören. И вот сегодня мы поговорим о дружбе, und heute werden wir über die Freundschaft reden, которая имеет влияние, die einen Einfluss auf dich hat. У царя Давида было много сыновей. Der König David hat viele Söhne gehabt. Ну, вы знаете, цари, они очень занятые люди. Also, ihr wisst, dass die Könige ziemlich beschäftigte Leute sind. И, видимо, ему было некогда смотреть за своими детьми. Und wahrscheinlich hat nicht so viel Zeit gehabt, auf seine Kinder aufzupassen. И мы читаем, что то, что делали его выросшие дети, очень огорчало потом царя Давида. Und wir lesen davon, dass seine bereits erwachsenen Kinder haben ihn sehr viel Sorgen bereitet. Он был в неведении, что делал Амнон, Авессалом и другие его дети. Also er hat nicht gewusst, was seine Söhne gemacht haben, der Amon und der Absalom. И вот 2 Царств, 13 глава, с 1 по 3 стих. Und so spricht 2 Samuel 13, 1 bis 3. Мы читаем, lesen wir darin, что один из сыновей Давида, Амнон, влюбился also, в свою сводную сестру Фамарь. Dass einer von den Söhnen von Davids, der Amon, ist verliebt gewesen in seine Stiefschwester Tamar. Он так влюбился. Oder seine Halbschwester. Он так влюбился. Er hat sich so verliebt in sie, что даже заболел. Dass er sogar krank geworden ist. И диагноз его был похоть. Und Diagnose war Begierde, Lust. И вот он мучается, страдает. Und so quält er sich und leidet. Ах, Фамар. Ах, Тамар. Ах, Фамар. Ах, Тамар. И не ест, и не пьет. Er trinkt weder noch isst er. Давайте мы прочитаем. Lass uns das mal lesen. И было после того, у Авесалома сына Давидова была сестра красивая по имени Фамар. И полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболела за Фамаре сестры своей, ибо она была девица. И Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с ней. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова. И Ионадав был человек очень хитрый. Absalom aber, der Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester, die hieß Tamar. Und es geschah, dass Amon, Davids Sohn, sich in sie verliebte. Und Amon bekümmert sich so, dass er krank wurde wegen seiner Schwester Tamar. Denn sie war eine Jungfrau und es schien Amon unmöglich, ihr das Geringste anzutun. Amnon aber hatte einen Freund, der hieß Jonadab, ein Sohn Simeas, der Bruder Davids. Und Jonadab war ein sehr kluger bzw. listiger Mann. Und Amnon war Druck. Also Amnon hat einen Freund gehabt. Ну и что тут такого? Und was ist dabei? У всех есть друзья. Also alle haben Freunde. Но здесь в третьем стихе мы читаем, aber hier im dritten Vers lesen что Ионадав был человек очень хитрый. Dass der Jonadab ein sehr kluger Mann war oder sein listiger. Listiger. Also hinterlistiger Mann. Очень хитрый человек. Oder raffinierter Mann. И Амнон понимал, что он не должен ничего плохого делать своей сестре. Und der Amnon verstand, dass er seiner Schwester nichts Schlimmes antun sollte. Он был научен. Er war belehrt, also er wusste es. И он знал, что это грех. Und er wusste, dass es eine Sünde ist. Но у Амнона был друг. Aber der Amnon hat einen Freund gehabt. И вот он борется с собой. Und so kämpft er mit sich selbst. Ach, Фамар. Ach, Tamar. Он страдает. Und er leidet sich И приходит darunter. Его друг. Und so kommt ein Freund zu ihm. Darf. Der Jonadab. И говорит, ты что такой кислый? Он sagt zu ihm, was bist du so? Что с тобой? Was bist du so durcheinander? Was ist los mit Понимаешь? Dir? Хочу Фамар. Ich will Tamar. Я не могу без нее жить. Ich kann ohne sie nicht leben. Мне свет белый не мил. Und ich sehe überhaupt nicht keine Zukunft ohne sie. Проблема-то. Was für Problem? Сделай так, так и так. Mach so und so und so. И что случилось потом? Und was geschah danach? Но вначале я хочу сказать. Aber zu Beginn möchte ich sagen. Знаешь, когда у тебя искушение? Weißt du, wenn du eine Versuchung gerade da hast? И у нас у всех когда-нибудь бывает какое-нибудь искушение. Und wir alle haben irgendwann eine Versuchung. Когда у тебя искушение? Also wenn eine Versuchung in dein Leben kommt. Тогда беги от плохих друзей подальше. Dann renne von den schlechten Freunden weg. Потому что они приведут тебя к падению. Denn sie bringen dich zu Fall. Не советуйся с ними. Und beratschlage dich nicht mit ihnen. Беги от них. Sondern renne von ihnen weg. И вот, возможно, Амнон, он бы победил свое искушение. Und womöglich hätte Amnon seine Versuchung ja besiegt. Если бы не его друг, wenn nicht sein Freund da который wäre, дал бы ему очень плохой совет, der ihm einen sehr schlechten Rat gegeben hat. И вот этот друг его говорит. Und so sagt sein Freund zu ihm. Сделай вот так, так и так. Mach so, so und so. И Амнон воспользовался его советом. Und der Amnon hat auf ihn gehört. Он заманил Фамар к себе в дом. Er hat die Tamar gelockt in sein Haus. Притворился больным. Er hat so getan, als ob er krank ist. И Фамар должна была приготовить ему кушанье. Und die Tamar hätte für ihn etwas Leckeres kochen sollen. Которое якобы могло ему помочь. Das angeblich ihm helfen sollte. Но когда она пришла, aber als sie kam, то он накинулся на нее и изнасиловал ее. Also stürzte er auf sie und hat sie vergewaltigt. И написано, und es steht geschrieben, что потом он возненавидел ее, dass er sie später so dermaßen gehasst hat, больше, чем он ее любил. Also hat sie mehr danach gehasst, als geliebt hat. Знаете, вот в искушении, wisst ihr, in der Versuchung, грех нам кажется таким сладким, scheint die Sünde so süß zu sein, таким притягательным. Es erscheint so anziehend. И мы даже часто не видим последствий. Und oftmals sehen wir keine Folgen. Этот грех, он притягивает нас. Und diese Sünde, sie zieht sich richtig, Но förmlich потом, uns когда an. Ты его совершишь, Aber danach, wenn du diese Sünde begangen hast, если ты понимаешь, что это грех, wenn du verstehst, dass es eine Sünde тебе становится ist, так противно, dann, ist es dir so, wird es dir so schlecht тебе становится davon. Так плохо, dir geht das dann so schlecht und тебе übel davon. Хочется убежать и спрятаться. Du willst einfach nur wegrennen und dich irgendwo verstecken. И поэтому Амнон, он возненавидел Фамар. Deswegen hat der Amnon später dann die Tamar gehasst. Потому что он осознал, знал, что он сделал. Weil begriffen hat, was gemacht hat. И написано было, он выгнал ее. Und es steht geschrieben, dass sie rausgeschmissen hat. Это была не настоящая любовь. Das war keine echte Liebe. Это была похоть. Das war einfach nur Begierde. И вместо того, чтобы воспротивиться ей, und anstatt, dass der sich widersteht, Он стал думать, hat er angefangen, sich Gedanken zu machen. Что ему делать? Was soll er denn tun? So, когда у тебя искушение, also wenn du gerade eine Versuchung in deinem Leben hast, не надо думать, что тебе делать. Du sollst nicht denken, was du tun sollst. Сразу же прекращай это, беги. Sondern tu das sofort unterbrechen und renn weg. Разве он не знал, что ему следует делать? Hat er denn nicht gewusst, was er tun sollte? Разве он не научен был, что ему делать? War er denn nicht, wurde es ihm nicht beigebracht, was er da tun soll in dem Fall? Вот давайте посмотрим, кем был, кто такой был Амнон. Lass uns mal anschauen, wer war überhaupt der Amnon? Вообще-то он не был плохим парнем. Eigentlich war er kein schlechter Junge. Он был воспитанным. Er war gut erzogen. Был первенец Давида. Er war der Erstling beim David. Он должен был быть наследником, он был наследник престола. Also er war der Thronfolger. Он знал закон. Er wusste das Gesetz. Он слышал и знал псалмы его отца. Also er kannte und er hörte die Psalmen von seinem Vater. Давайте мы 118 псалом пару стихов прочитаем. Lass uns jetzt ein paar Verse aus dem Psalm 119 vorlesen. 2, 3, 9. Also das Vers 2, 3 und 9. Блаженны хранящие откровение его, всем сердцем ищущие его. Wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen. Они не делают беззаконие, ходят путями его. Die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen gehen. Как юноши содержать чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort? Амнон старался жить и следовать принципам своего отца. Also der Amnon hat versucht, nach den Prinzipien seines Vaters zu leben und ihm zu folgen. Он знал, что он будет потом царем. Also er wusste, dass er später ein König wird. И его готовили к этому. Und man bereitete ihn darauf vor. Он дорожил своей репутацией. Und er schätzte seine Reputation, sein Ansehen. Он хотел быть хорошим царем. Und er wollte ein guter König werden. Но у него был друг. Aber er hatte einen Freund. Нечестивый. Ein gottloser, ein unreiner хитрый, Freund. Ein hinterlistiger Freund. Плохой человек. Ein schlechter Mensch. Ионадав. Das ist der Ионадав gewesen. Амнон знал. Und der Amnon wusste, свое призвание. Er kannte seine Bestimmung, его seine готовили Berufung. К этому все свою жизнь. Man hat ihn sein ganzes Leben darauf vorbereitet. Он знал закон. Und er kannte das Gesetz. Но что же случилось потом? Aber was passierte später? После того, как он совершил этот грех. Nachdem er diese Sünde begangen hat. Спустя какое-то время. Eine Zeit lang später. Авессалом, брат Фамари. Der Absalom, der Bruder von Tamar. Он решил отомстить Амнону. Er hat beschlossen, seine Schwester zu rächen. И убивает его. Und tötet ihn. И вот это убийство привело к изгнанию Авессалома. Und dieser Mord brachte praktisch dazu, dass der Absalom rausgeschmissen worden ist. И вот это изгнание посеяло обиду и горечь в сердце Авессалома. Und weil der Absalom dann verjagt wurde, hat es in sein Herz ein Leid und eine Bitterkeit gesät. И это потом привело к бунту, к восстанию. Und später brachte das dazu, dass er aufgestanden ist gegen den König. В результате Авессалом погибает. Und am Schluss kommt der Absalom um. И все потому. Und alles deswegen, что Амнон был друг. Weil der Amnon einen Freund hatte. Хитрый. Ein hinterlistiger. Нечестивый человек. Ein gottloser Mensch. Покажи мне своего друга, я скажу, кто ты. Zeig mir deinen Freund und er sagt dir, wer du bist. Ты обязательно станешь таким, как твой друг. Du wirst auf jeden Fall so werden wie dein Freund. Хочешь ты этого или нет? Ob du das willst oder ob du das nicht willst. В притче 13:21 говорится. Die Sprüche 13:21 sagt. Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. Der Umgang mit den Weisen macht weise. Wer sich aber mit den Narren einlässt, dem geht es schlecht. У многих из нас бурное прошлое. Also viele von uns haben eine wilde Vergangenheit gehabt. И оно не всегда было хорошим, правда? Und es war nicht immer gut, nicht wahr? И если тебя спросить, und wenn man dich fragen tut, как ты вот к этому пришел? Wie kamst du dazu? То многие из вас скажут, dann viele sagen von uns, у меня был друг, ich hatte einen Freund, который курил, der geraucht hat, который пил, der gesoffen hat, который кололся, der Drogen genommen или hat, курил oder der Haschisch geraucht hat, который любил девочек, der Mädels geliebt hat. И когда-нибудь, und irgendwann einmal, я попробовал, когда-то я тоже попробовал, und irgendwann einmal habe ich auch mal probiert, потому что мой друг мне это предложил, weil mein Freund mir das angeboten это hat. Так? Ist das so? Это так? Ist das so? Когда-то начало Начинается с наших друзей. Irgendwann einmal fängt das mit unseren Freunden an. Я помню одного парнишку. Und ich kann mich an einen jungen Mann erinnern. Он был у нас в церкви. Der war bei uns in der Gemeinde. Он очень сильно пил. Er hat sehr stark getrunken. Но никогда был в церкви, а до церкви. Also nicht, wenn in der Gemeinde war, sondern immer davor. Он очень сильно пил, потому что у него были такие друзья. Hat sehr stark getrunken, weil solche Freunde hatte. Они так проводили время. Die haben einfach so ihre Zeit verbracht. Так было легче, наверное. So war wahrscheinlich für sie leichter. И вот кто-то пригласил его однажды к нам в церковь. Und jemand hat ihn mal zu uns in die Gemeinde eingeladen. Он пришел. Er kam auch in die Gemeinde. Ему понравилось. Es hat ihm sehr gefallen. Он изменился. Er veränderte sich. Он освоился здесь. Also hat sich hier praktisch integriert. Но потом нашлись его старые друзья. Und dann kamen plötzlich dann seine alten Freunde которые стали тянуть его назад. Die wieder angefangen, wieder zurückzuziehen. Приглашать его. Die fingen an, ihn einzuladen. И Иисус и церковь были забыты. Und Jesus und Gemeinde waren dann plötzlich vergessen. И он вернулся к старой жизни. Und er kehrte wieder zu seinem alten Leben zurück. И начались опять попойки. Und schon wieder fing er an zu trinken. Опять девочки, друзья. Schon wieder Freunde, Mädels. И вот прошло пару лет. Und so vergingen ein paar Jahre. И вот опять кто-то на улице пригласил его в церковь. Und schon wieder hat ihn jemand auf der Straße in die Gemeinde eingeladen. Он опять пришел. Er kam schon wieder. А я помню, вот когда он снова пришел. Also ich kann mich erinnern, als er wieder kam. Он был в страшном состоянии. Er war in einem schrecklichen Zustand. Ему было не больше 25 лет. Er war nicht älter als 25. Но он выглядел как больной старик. Aber er hat ausgesehen wie ein alter Mann. Он вообще не просыхал. Wie ein alter und kranker Mann hat er ausgesehen. Er hat überhaupt keine Pause gemacht beim Saufen. У него стали отказывать внутренние органы. Seine Organe haben schon angefangen zu versagen. И вот он пришел. Und so kam er. И он так плакал. Und er hat so bitterlich geweint. Что он потерял столько времени. Dass er so viel Zeit verloren hat. Что он потерял здоровье. Dass er seine Gesundheit verloren hat. Что у него hat. Ничего нет. Dass er nichts hat. Семьи нет. Er hat weder Familie. Денег нет. Noch Geld. Образования нет. Hat keine Ausbildung. Ничего нет. Er hatte gar nichts. Даже здоровье. Sogar seine Gesundheit И hat вот er verloren. И вот он здесь, он пришел к Иисусу. Und so kam er hier zu Jesus wieder. Иисус, прими меня, если можешь. Und sagt, Jesus, nehme mich an, wenn du Сделай kannst. Меня новым человеком. Und mach aus mir einen neuen Menschen. И он стал приходить на собрания. Und dann fing er an, wieder in Gottesdienste zu kommen. Он не пропускал ни одного раза. Er hat kein einziges Mal verpasst. Вот здесь он сидел. Also hier saß er. И он прославлял Бога, поднимал руки. Er hat Gott gepriesen, hat seine Hände erhoben. Он славил Бога. Er hat einfach Gott Lob gepriesen. Он жил. Und er wurde wieder lebendig. Его здоровье поправилось. Und seine Gesundheit wurde besser. Я вам скажу, он даже помолодел. Und ich kann euch gleich sagen, dass sogar jünger geworden ist. И как-то вот все пошло в гору. Und irgendwie ging das alles bergab. Но однажды его друг детства aber eines Tages sein alter Freund, also пригласил его на день рождения. Hat ihn zum Geburtstag eingeladen. Ну как я не пойду? Also wie kann ich dort nicht hingehen? Мы же друзья детства. Wir sind doch Freunde seit мы Kindheit выросли auf. Вместе. Wir sind gemeinsam aufgewachsen. Да мы почти братья. Wir sind fast Brüder. Как я не пойду? Also wie kann ich dort nicht hingehen? Он пошел на день рождения. Und er ging auf diesen Geburtstag. Конечно, он не собирался ни пить, ни Natürlich hat er nicht vorgehabt zu trinken oder etwas anderes zu machen. Ну вот ребята решили там кайфануть. Aber die Jungs dort haben beschlossen, etwas einen Kick zu verschaffen. И кто-то принес с собой наркотики. Jemand hat mit sich Drogen mitgebracht. И он укололся. Und er hat gespritzt. Как все. So wie alle. И умер. Он ist gestorben. Не приходя в сознание. Ohne dass er zu Bewusstsein kam. У него были друзья. Er hatte Freunde gehabt. У него был Иисус. Er hatte Jesus. У него была церковь. Er hatte Gemeinde. У него была новая жизнь перед ним. Er hat ein neues Leben vor sich. У него были перспективы. Er hatte Perspektiven vor sich. У него было призвание. Er hatte eine Berufung. Но у него были друзья. Aber er hatte Freunde. И он умер. Und er starb. Не приходя в сознание. Ohne dass er zu Bewusstsein wieder kam. Как печально. Wie traurig. Покажи мне своих друзей. Zeig mir deine Freunde. И я скажу тебе, кем ты скоро станешь. Und ich sag dir, wer du bald wirst. Ионадав был нечестивым человеком. Der Jonadab war ein gottloser, unreiner Mensch. И Амнон стал нечестивым. Und der Amnon wurde zu so einem Menschen. Ионадав был очень хитрым. Ионадав war ein hinterlistiger Mensch. И Амнон стал очень хитрым. Und der Amnon wurde zu einem hinterlistigen Menschen. Ионадав грешил с легкостью. Ионадав hat mit Leichtigkeit gesündigt. И Амнон Und der Amnon hat leicht gesündigt. Покажи мне своих друзей. Zeig mir deine Freunde. И я скажу тебе, как будет развиваться твоя духовная жизнь. Und ich sag dir, wie dein geistliches Leben sich weiterhin entwickelt. Подобное соединяется с подобным. Denn das Gleiche zieht das Gleiche an und verbindet sich miteinander. Еще одна история из Библии. Noch eine Geschichte aus der Bibel. Наследником царя Давида стал не Амнон, а Соломон. Also der Erbe von dem Königs von dem Thron von David wurde nicht der Amnon, sondern der Salomon. И Соломон праздновал очень мудро и долго. Und der Salomon hat sehr lange und weise regiert. И когда он царствовал, его этот назвали век золотым веком. Und als er praktisch regiert hat, hat man diese Zeit als eine goldene Zeit genannt. Потому что экономика поднялась. Denn die Wirtschaft stieg hoch. Люди, люди стали богаты. Die Menschen wurden reich. Не было войны. Es gab keinen Krieg. И даже серебро обесценилось. Sogar das Silber wurde entwertet oder war nicht mehr so wertvoll. Потому что его было так много. Denn es gab so viel davon. Но когда он умер, aber als er starb, его трон унаследовал его сын Ровоам. Und als er starb, hat sein Thron, sein Sohn, der Rehabeam, geerbt. И вот к царю, к новоиспеченному царю приходят представители народа. Und so kommen die zu diesem neugebackenen König, seine Ratgeber. И у них была маленькая просьба. Und sie haben einen kleinen, kleine Bitte. Давайте мы прочитаем. Lass uns das mal lesen. 3. Царств, 12. глава, 4. по 8. стих. Das ist der erste Könige 12, die Verse 4 bis 8. Dein Vater hat uns ein Joch, unser Joch hart gemacht. So mache dann nun den harten Dienst deines Vaters und das schwere Joch, das er uns auferlegt hat, leichter. So wollen wir dir dienen. Er aber sprach zu ihnen, geht hin und für drei Tage, dann kommt wieder zu mir. Und das Volk ging weg. Da hielt der König Rehabeam einen Rat mit den Ältesten, die von seinem Vater Salomo gestanden hatten, als er noch lebte, und sprach, was ratet ihr, dass ich diesem Volk antworten soll? Sie sprachen zu ihm, wenn du heute dieses Volk ein Knecht wirst und ihm dienst und auf es hörst und zu ihm gute Worte sprichst, so werden sie deine Knechte sein dein Leben lang. Aber er verwarf den Rat der Ältesten, den sie ihm gegeben hatten, und hielt Rat mit den Jungen, die mit ihm aufgewachsen waren, die vor ihm standen. Und er sprach nach dem Rat der Jungen. У сына Соломона были друзья, der beim Sohn von Salomo waren Freunde, которые помогли ему развалить царство, die ihm geholfen haben, das ganze Königreich zu Fall zu bringen. Ну что умного могут посоветовать пацаны? Also was können die solche jungen Sprösslinge überhaupt raten? У которых нет ни опыта, die weder Erfahrung haben, ни жизни, не знающие жизни, die weder das Leben kennen. К тому же мы видим, что они были еще и бунтари, да? Dafür sehen wir, dass sie noch dazu Rebellen waren. Hey, Ровоам! Hey, Rehabeam! Не слушай этих стариков! Du sollst auf diese Alten nicht hören. Их взгляды устарели. Ihre Ansichten sind total veraltet. Нам надо мыслить по-новому. Also wir müssen neu denken. Нам нужны реформы. Wir brauchen Reformen. Кто здесь царь, в конце концов, also, ты или они? Wer ist letztendlich hier der König, du oder sie? Покажи им, кто в доме хозяин. Und zeig ihm, wer der Herr im Haus ist. Ну вот он и показал. So hat das ihnen gezeigt. И 13-14 стих мы читаем. Und die Verse 13 und 14 lesen wir. И отвечал царь народу сурово, и пренебрег совет старцев, что они советовали ему. И говорил он по совету молодых людей, и сказал, отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать скорпионами. И отложился Израиль от дома Давида до сего дня. Da gab der König dem Volk eine harte Antwort und verwarf den Rat, der ihm die Ältesten gegeben haben. Und er redete mit ihnen nach dem Rat der Jungen und sprach, mein Vater hat euch ein Joch schwer gemacht, ich aber will euer Joch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Geiseln gezüchtigt, ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen. So schenkte der König dem Volk kein Gehör. Dann wurde es 19. Er отложился Израиль от дома Давида сегодня. Okay. Все, что с таким трудом было нажито царем Давидом, Соломоном, вмиг было разрушено. Also alles, was der Salomo und David gemacht haben, ist in einem Augenblick zerstört worden. Из-за дурного совета молодых людей. Weil irgendwelche jungen Sprösslinge einen dummen Rat gegeben haben. Которых Роам поставил выше мудрости старцев. Die der Rehabeam über das Rat von den Ältesten gestellt hat. Он не захотел слушать опытных стариков. Er wollte nicht erfahrene alte Leute zuhören. Но он послушался друзей. Sondern er hat auf seine Freunde gehört. С ветром в голове и нездоровыми амбициями. Also die nur Wind im Kopf hatten und ungesunde Ambitionen. И развалил царство. Und hat so das Königreich zerstört. Началась гражданская война. Es fing ein Bürgerkrieg an. Люди пострадали. Die Menschen leideten. Всегда кто-то расплачивается за наши ошибки, не только мы. Also es ist immer so, dass nicht nur wir, sondern auch andere für unsere Fehler zahlen. И чем выше у тебя позиция, und je höher du deine Position hast, тем выше цена. Desto höher ist der Preis. У Роваама тоже были друзья. Der Rehabeam hatte auch Freunde. Знаете ли вы, wisst ihr denn, что однажды ошибочно принято решение, dass eines Tages falsch getroffene Entscheidung может разрушить всю твою жизнь, kann dein ganzes Leben zerstören, или наоборот поднять, oder umgekehrt aufbauen. Мы в Библии можем так много учиться. Wir können von der Bibel so viel lernen. Там есть все, на все случаи жизни. Also dort gibt es für jeden Fall des Lebens eine Antwort. И вот еще одна история. Und noch eine Geschichte. Иаков. Der Jakob. Сын Исаака. Das ist der Sohn von Isaac. Он женился на Рахиле. Er hat die Rahel geheiratet. Которая не была ему предназначена Богом. Die für ihn nicht bestimmt war vom Gott. Ему была предназначена Лия. Denn die Lea war für ihn bestimmt. Но он захотел еще и Рахиль. Aber er wollte auch noch die Rahel. Потому что она была красива. Weil sie schön war. Но у Рахили. Aber bei der Rahel был дурной характер. Hat einen schlechten Charakter. И она была идолопоклонницей. Und sie war eine Götzendienerin. Она украла башков своего отца. Sie hat die kleinen Götzenstatuen bei ihrem Vater geklaut. Когда Яков взял свою семью и пошел назад. Als der Jakob seine Familie versammelt hat und nach Hause ging, и ее gehen отец, wollte. Лаван, und ihr Vater, der Laban, взял своих людей. Hat seine Leute versammelt. И погнался за Якова. Und jagte dem Jakob hinterher. Вы знаете, что Рахиль, она подвергла Иакова и всю семью опасности. Wisst ihr, dass die Rahel die ganze Familie und die praktisch unter die Gefahr gebracht hat? Лаван мог бы убить их всех. Der Laban hätte sie umbringen können. И если бы Бог не вмешался, wenn Gott sich nicht eingemischt hätte, Иаков потерял бы свое призвание. Hätte der Jakob seine Berufung verloren. Он так и пахал бы на Лавана до гроба. Er hätte bis zu seinem Tod für den Laban geackert. И знаете, и не было бы тогда. Und weißt du, dann wäre никаких патриархов, weder Patriarchen, не было бы Моисея, dann wäre der Mose nicht da, не было бы Израиля, dann wäre kein Israel da, не было бы даже Иисуса, dann wäre sogar Jesus nicht da. Понимаете, вся история изменилась бы. Dann wäre die ganze Geschichte verändert. Бог предназначил, Gott hat bestimmt, определил, der hat bestimmt und berufen. А когда мы не послушны, und wenn wir ungehorsam sind, тогда мы можем помешать Богу исполнить то, что Он определил. Dann können wir Gott dabei stören und hindern, das zu tun, was er vorbestimmt hat. Брак с неправильным человеком. Брак с неправильным also eine человеком. Ehe mit einem falschen Menschen. Он может принести тебе несчастье. Das kann dir so ein Unglück bringen. Не счастье, а наоборот на дни страдания. Also er kann dir nicht das Glück bringen, sondern umgekehrt leiden. Мы все мечтаем о счастье. Also wir träumen alle von Glück. Но бывает. Aber manchmal passiert das, dass du dich чувствуешь себя, dass du dich so fühlst, как на войне, wie im Krieg. Постоянная борьба, ständiger Krieg, ständiger с ссорами, Kampf, mit Diskussionen, разочарование, mit Streit, mit Enttäuschungen, обиды, mit Kränkungen. И знаете, такая усталость приходит. Und weißt du, dann kommt so eine Müdigkeit. Такая усталость приходит. So eine Müdigkeit kommt. Тебе может быть 30 лет. Vielleicht bist du schon 30 Jahre alt oder 25. А ты чувствуешь, что твоя жизнь как будто подошла к концу. Und du fühlst so, als ob dein Leben schon zu Ende ist. Неправильный брак. Eine falsche Ehe. Может разрушить твое призвание. Kann deine Berufung zerstören. И даже. Und sogar. Лишить тебя неба. Dich sogar den Himmel dir wegnehmen. Мало, что ли, примеров. Es gibt sehr viele Beispiele dafür. Поэтому я сейчас говорю к девушкам, к женщинам. Deswegen wende ich mich jetzt an die jungen Frauen, an die Frauen, которые хотят вступать в брак, die eine Ehe eingehen wollen und heiraten. Вы знаете, wollen. Некоторые девушки, wisst ihr, manche jungen Frauen, так хотят поскорее избавиться от этого статуса старой девы. Die wollen so schnell wie möglich diesen Status loswerden, dass sie schon zu alt sind zum Heiraten. Что не что не соглашается выйти замуж за любого, кто скажет им, что я тебя люблю. Dass sie sogar eine Ehe eingehen mit jedem beliebigen, Hauptsache sie haben geheiratet. А кто придумал этот статус? Und wer hat diesen Status sich erfunden? Кто придумал oder этот статус? Wo kommt dieser Status her? Иисус был не женатым. Jesus war nicht verheiratet. И это нормально. Und das ist normal. Давайте похлопаем. Почему же девушки, извините, так дешево себя продают этому wieso статусу? Wieso verkaufen sich dann die jungen Mädels oder die Frauen so billig? Wegen diesem Status. Почему они готовы принести себя в жертву этому статусу? Wieso sind sie bereit, sich diesem Status zu opfern? Почему не ценят себя? Wieso schätzen sie sich nicht? А соглашаются на союз с кем попало? Sondern stimmen jede Ehe mit jedem beliebigen Menschen. И вот девушки, выбирай себе супруга. Also Frauen, bitte wählt euch einen Mann. Здесь есть не женатые, не замужние. Also hier gibt es Singles, also die noch nicht verheiratet sind. Я дам вам хороший совет. Ich gebe euch einen sehr guten Rat. Выбирай себе супруга. Also wähle dir einen Partner. Не смотри на его лицо, на его мускулы. Schau nicht auf sein Gesicht und auf seine Muskeln. Смотри на его сердце. Sondern schau auf sein Herz. Парни, это вам тоже так же. Jungs, es ist, betrifft euch auch. И вот четыре совета, которые хочу, четыре условия, которые я вам хочу und, назвать. Vier Bedingungen möchte ich euch nennen. У него oder или у нее должны быть отношения с Иисусом. Also bei ihr oder bei ihm soll eine Beziehung mit Jesus da sein. Не только вера. Also nicht nur der Glaube. Отношения. Sondern eine Beziehung. У него или у нее должны быть друзья в церкви. Sie sollten auch die Freunde haben in der Gemeinde. Потому что без того, чтобы строить отношения с другими. Denn ohne, ohne eine Freundschaft ist es nicht möglich, eine Beziehung zueinander zu bauen. Невозможно построить хороший брак. Also es ist nicht möglich, eine gute Ehe aufzubauen. Потому что это инвестиция. Denn das ist eine Investition. Это уступчивость. Das ist eine Nachgiebigkeit. Третье условие. Also die dritte Bedingung. Он или она Sie oder er должны иметь жертвенное сердце. Sollen ein opferbereites Herz haben. А значит, служение. Das bedeutet ein Dienst. Если вы ищете себе супруга или супругу в церкви, also wenn du einen Ehemann oder eine Ehefrau in der Gemeinde suchst, берите того, кто служит. Also nimm den, der dient. Okay, четвертое. Okay. Das vierte. Как он или она реагирует на критику? Also wie reagiert er oder sie auf die Kritik? Это важно. Das ist sehr wichtig. Потому что это говорит либо о смирении, denn es spricht entweder über die Demut, либо о гордости, oder über den Stolz. И когда в семье происходят конфликты, und wenn in der Ehe zu Konflikten kommt, они всегда будут, und sie werden immer sein, они будут, sie werden immer kommen. И страшно в этом ничего нет, und es gibt nichts Schlimmes daran. Но когда смиренное сердце, aber wenn ein demütiges Herz, тогда человек готов уступать, dann ist der Mensch bereit nachzugeben. Тогда он способен принять свою вину, признать свою вину. Dann ist er auch fähig, sein, ja, seine Schuld einzustehen. И мир Божий снова приходит в эту семью. Und der Friede Gottes kommt wieder in diese Familie okay, hinein. Okay, запомнили? Okay, habt ihr das euch gemerkt? Okay. Okay. Иисус умирал на кресте. Jesus starb am Kreuz. Чтобы ты была счастлива. Damit du glücklich bist. Прощенная. Dass dir deine Schuld vergeben ist. Спасенная. Dass du gerettet bist. Полное достоинство. Voller Würde. И духовных плодов. Und von den geistlichen Früchten. Посмотрите, во что превращают неправильные браки Божьих служителей. Also schaut her, was die falschen Ehen mit den Gottes seinen Diener machen. Так много примеров. Also, es gibt so viele Beispiele, о которых мы слышим в христианском мире. Also über die wir in der christlichen Welt hören. Которые разрывают наше сердце. Die unser Herz einfach nur zerreißen. Разрушенное. Ein zerstörtes. Обиженная, eine beleidigende, униженная, erniedrigt, несчастная und unglückliche Frau. Также и о мужчинах. Genauso über die Männer. Разочарованный, ist enttäuscht, обозленный, ist verärgert, циничный, ist dann zynisch, разрушенный und zerstört. Молитесь больше. Betet mehr. Когда выбираете себе друзей. Wenn ihr euch Freunde auswählt. Когда выбираете себе партнеров. Wenn ihr euch einen Ehepartner auswählt. Советуйтесь с Богом. Beratschlagt euch mit Gott. Советуйтесь с мудрыми людьми. Und beratschlagt euch mit weisen Menschen. Общаясь с людьми, зараженными грехом. Mit den, wenn ihr mit den Menschen zu tun habt, die mit der Sünde infiziert sind, послушай меня, это духовный закон. Also bitte, hört mir ganz genau zu, das ist ein geistliches Gesetz. Ты сам заражаешься грехом. Du infizierst dich auch mit dieser Sünde. Вот эти люди, если они покаятся, они пойдут в ад. Und wenn diese Menschen nicht Buße tun, dann werden sie in die Hölle gehen. И ты пойдешь с ними. Und du gehst mit ihnen. А тебе это надо? Brauchst du das? Нет. Nein. Общаясь с бунтарями. Indem du Gemeinschaft hast mit den Rebellen. И сплетниками. Und mit denen, die lästern. Ты сам начнешь бунтовать и сплетничать. Fängst du selber an zu rebellieren я und сегодня, zu lästern. Я сегодня говорю об этих вещах. Also ich rede heute über diese Dinge. Потому что это актуально. Weil es sehr aktuell ist. Потому что пастора об этом говорят. Weil die Pastoren sprechen darüber. Что это проблема в церкви. Dass es ein Problem in der Gemeinde ist. Понимаете? Versteht ihr mich? И у всех вот таких бунтарей, сплетников. Und bei all diesen Rebellen und diesen Lästerern. Через пару лет начинаются проблемы. Nach paar Jahren fangen Probleme an. Неустройство. Es kommt Unordnung in ihr Leben hinein. А тебе это надо? Brauchst du das? Не участвуй в этом. Und sei nicht dabei. И общайся с теми. Und mit denen, die du Gemeinschaft hast. Кто любит критиковать? Die lieben es zu kritisieren. Ну, самая пикантная тема это пастор лидера, да? Also das heißeste Thema ist Pastor und die Leiter. Почему-то это так не знаю. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ты сам начинаешь как не замечаешь, как начинаешь критиковать. Dann tust du auch schon langsam unbemerkt auch zu kritisieren. И знаете, вначале это выглядит так пикантно. Und wisst ihr, am Anfang schaut das so interessant aus. Да ты что? Was ist los? Правда? Echt? Ist das wirklich so? Да-да-да-да-да-да. Я всегда это подозревал. Das habe ich immer geahnt. А что там было дальше? Und was war weiter? Слышали, да? Habt ihr schon mal sowas gehört? Okay, да. Вы знаете, молния, она вот сперва не ударяет в таких людей. Und wisst ihr, diese Menschen werden nicht mit einem Blitz gleich getroffen. Ну, во-первых, мы знаем, да, что сплетничать нехорошо. Also als allererstes wissen wir, dass es nicht gut ist zu lästern. А во-вторых, und das zweite, это уже серьезно. Das ist schon richtig ernst. Библия не шутит. Die Bibel macht keinen Spaß damit. Когда говорит нам, wenn sie uns das sagt, не поднимай руку на помазанника. Du sollst nicht deine Hand über einen Gesalbten erheben. Потому что не останешься не наказанным. Denn du wirst nicht unbestraft davon kommen. Понимаете? Versteht ihr? Не поднимай своего языка, скажем, друг на друга. Also man kann das so übertragen, du sollst oder ihr sollt nicht eure Zungen gegeneinander erheben. Мы призваны быть адвокатами друг друга. Wir sind berufen dazu, Rechtsanwälte füreinander zu sein. Адвокатом, не прокурорами, а адвокатами. Wir sind nicht zu Staatsanwälten berufen, sondern zu Rechtsanwälten. Понимаете? Füreinander. Почитайте послание Иакова. Also lest einmal den Brief von Jakobus. Okay. Общайся с теми, кто благодарен. Also mit den Menschen, die dankbar sind und mit denen du Gemeinschaft вы hast. Вы сами начнете благодарить. Werdet ihr selber dankbar werden. Это обычно счастливые люди. Das sind so gewöhnlich glückliche Menschen. И с ними приятно быть рядом, правда? Und mit denen ist es wirklich angenehm dabei zu sein. Небеса будут полны благодарных людей. Denn die Himmel wird voll sein von Там den dankbaren праведники. Menschen. Dort werden Gerechte sein. И ты будешь посреди них. Und du wirst unter ihnen sein. И ты будешь радоваться. Und du wirst dich freuen. Полный плодов. Volle Früchte. Halleluja. Halleluja. Okay. Теперь я что-то хочу сказать родителям. Jetzt möchte ich etwas an die Eltern richten. Здесь есть родители? Gibt es hier Eltern? Есть родители? Gibt es hier Eltern? Может быть, бабушки, дедушки, не Vielleicht знаю. Auch Omas und Opas Послушайте, auch. Пожалуйста. Also bitte hört mir ganz genau zu. Знаете ли вы, кто друзья у ваших детей? Wisst ihr denn, wer die Freunde von euren Kindern sind? Знаете ли вы, с кем они переписываются у себя вот в телефонах? Wisst ihr, mit wem die schreiben in ihren Telefonen? Знаете ли вы, с кем они общаются, дружат? Wisst ihr, mit wem sie Freundschaft haben, mit denen sie sich unterhalten? И чем они заняты, когда они закрываются в своих комнатах? Und mit was sie beschäftigt sind, wenn sie sich in ihren Zimmern einschließen? Вы знаете, и не имеет такого большого значения. Und wisst ihr, es spielt keine so große Rolle. Что вы делаете для благочестия, для благочестивого воспитания ваших детей? Was ihr für die gute Erziehung, für die gottesfürchtige Erziehung für eure Kinder tut? Если у ваших детей есть плохие друзья, wenn eure Kinder schlechte Freunde haben, поверьте мне, glaubt mir, эти друзья, diese Freunde, будут иметь больше влияния на ваших детей, werden mehr Einfluss auf eure Kinder haben als чем ihr, ваши наставления, als eure Unterweisungen. Ваш ребенок, euer Kind, если ваш ребенок, wenn euer Kind, потом когда-нибудь влипнет, dann später in irgendwas hineingerät, ему будет очень плохо, dann wird es ihm sehr schlecht gehen. Мама и папы, Mama und Papa, подумайте о том, also, Mamas und Papas, denkt darüber nach, как плохо может быть, может стать вашим детям, also wie schlimm es kann es euren Kindern ergehen, если у них плохие друзья, wenn sie schlechte Freunde haben. И вы, дети. Und ihr Kinder. Детей не так много. Wir haben nicht so viele но Kinder. Но здесь есть подростки. Aber hier gibt es Teenager. Молодежь. Es gibt hier Jugendliche. Подумайте, кто у вас друзья. Also denkt darüber ganz genau nach, wer eure Freunde sind. Стоит ли инвестировать себя в эту дружбу? Lohnt sich das, sich in diese Freundschaft zu investieren? Как они влияют на вас? Wie, welchen Einfluss haben sie auf euch? Вот вы сидите здесь. Also ihr sitzt jetzt hier. Значит, в вашем сердце есть место для Иисуса. Dann gibt es in eurem Herzen einen Platz für Jesus. Что вы читаете? Was lest ihr? Что вы слушаете? Was hört ihr? Что вы смотрите? Was schaut ihr? По телевизору или в интернете? Im Fernseher oder im Internet? Грязная музыка обязательно приведет к похоти и греху. Also schmutzige Musik wird auf jeden Fall euch zu Lust und zu Begierde bringen und zum Fall. Amen. Amen. Глупые молодежные сериалы. Also diese doofen oder dummen Serien. Тоже приведут вас к таким глупым поступкам. Sie werden auch euch zu solchen dummen Handlungen bringen. Вы, наверное, видели таких девочек, да, таких? Wahrscheinlich habt ihr solche да? Mädels gesehen, die so aussehen. Okay. Не очень приятное зрелище. Also es ist keine angenehme. Заполните свою жизнь хорошей музыкой, в конце концов. Also füllt euer Leben mit einer guten хорошей христианской музыкой. Mit einer guten christlichen Musik. Пусть у вас в жизни будут друзья из церкви. In eurem Leben sollen Freunde aus der Gemeinde sein. С которыми вместе будете молиться. Mit denen ihr gemeinsam betet. Не знаю, на Родзе ездить. А, oder vielleicht zum Rotze fahren. С которым будете бренчать на гитаре. Mit denen ihr zusammen an der Gitarre klimpern könnt oder Musik machen könnt. И которые никогда не посоветуют вам что-то нечестивого. Und die euch niemals etwas raten, was gottlos но ist, всегда was будут молиться с вами. Aber werden immer mit euch beten. Поддержат вас. Werden euch unterstützen. И направят вас к святости. Und werden euch zur Heiligung bringen. Еще und один leiten. Совет. Und noch ein Ratschlag. Я хотела всем нам дать. Möchte ich euch uns allen geben. Пусть среди ваших друзей будет также Иисус. Er soll unter euren Freunden auch Jesus sein. Он самый лучший. Er ist der allerbeste. Самый надежный. Er ist der sicherste. Самый верный. Er ist der treueste. И понимающий друг. Und der dich versteht als Freund. И вы спросите, как можно дружить с тем, кого не видишь? Ihr könnt euch vielleicht fragen, wie kann man mit dem Freundschaft haben, den man nicht sieht? Вот иногда люди приходят ко мне с проблемами. Manchmal kommen die Menschen zu mir mit ihren Problemen. Я вижу, что им больно. Also ich sehe, dass es ihnen, dass sie Schmerzen haben. И я им говорю. Und ich sag zu ihnen. Пойди к Иисусу. Geh zu Jesus. Расскажи ему обо всем. Erzähl ihm über alles. Попроси у него совета. Und bitte ihn um einen Ratschlag. Попроси ему у него мудрости. Bitte bei ihm um Weisheit. Он тебе поможет. Er wird dir helfen. Он даст тебе ответ. Er wird dir eine Antwort geben. Однажды у меня было такое. Ich habe mal auch so einen Fall gehabt. У меня не так было много друзей в юности. Ich habe in meiner Jugend nicht so viele Freunde gehabt. Была у меня подруга детства. Aber ich habe nur eine Freundin aus von meiner Kindheit auf. Ну вот 16 лет. Und ab 16. Иисус стал меня интересовать все больше и больше. Hat Jesus mehr und mehr mich interessiert. И вот наступил такой момент. Und so kam es zu so einem Moment. Когда моя подруга пришла ко мне. Als meine Freundin zu mir kam. И сказала. Und sagte zu mir. Лена. Lena. Так продолжаться дальше не может. So geht das nicht weiter. Наша дружба меня измотала. Also unsere Freundschaft hat mich ausgemerzt. Ты как не от мира сего. Du bist wie nicht von dieser Welt. Мне просто неинтересно с тобой. Es ist uninteressant mit dir zusammen zu sein. Мне очень жаль. Und es tut mir sehr, sehr leid. Но мы должны оборвать нашу дружбу. Aber wir müssen unsere Freundschaft beenden. Я понимала, что она права. Also ich verstand, dass sie recht hat. Я сказала ей. Und ich sagte zu ihr. Katja. Katja. Спасибо. Спасибо, что ты честна. Danke dir, dass du ehrlich bist zu mir. Я понимаю, что ты права. Und ich verstehe, dass du recht hast. Пусть тебя совесть не мучит, что мы сейчас разрываем нашу дружбу. Und dein Gewissen soll dich nicht quälen, weil wir jetzt unsere Freundschaft Потому unterbrechen. Потому что не может быть лицемерия в дружбе. Denn es darf keine Heuchelei sein bei den Freunden. Und wir sind auseinandergegangen. Знаете, мне все равно было так больно. Und wisst ihr, mir hat es wirklich sowieso sehr weh getan. Я понимала, что она права. Aber ich verstand, dass sie recht hatte. Наша дружба рассыпалась. Unsere Freundschaft ist auseinandergebröckelt. Потому что Иисус стал для меня важнее. Denn Jesus wurde bei mir wichtiger als alles andere. И я уже не могла принимать участие в том, что ее интересовало. Und ich konnte nicht mehr da teilhaben, was sie interessiert hat. И я плакала. Ich habe geweint, wie das обычно женщины. Wie das öfters mal die Frauen machen. Я решила пойти рассказать все Иисусу. Und ich habe beschlossen, zu Jesus zu gehen, um alles zu erzählen. У меня тогда еще не было такой практики. Ich habe noch damals noch diese практику, Praxis nicht. Но я пошла выплакаться его жилетку. Aber ich ging dahin, um an seine Schulter mich auszuweinen. Я закрыла дверь в комнате. Ich habe die Tür bei meinem Zimmer zugemacht. Я все ему рассказала. Ich habe alles gesagt. Нажаловалась. Ich habe alles geklagt, was bei mir auf dem Herzen lag. Я сказала, я так одинока. Und habe gesagt, hey, ich bin so einsam. Meine einzige Freundin. Jetzt habe ich überhaupt keine Freunde mehr. Und ich habe ganz leise Stimme gehört. Also das erste Mal in meinem Leben. Jesus sagte, ich will dein Freund sein. Ich war schockiert. Jesus, du, Божий сын, Gott sein Sohn, хочешь быть, willst du, другом какой-то девчонки, willst du ein Freund von irgendeinem Mädel sein? Я вообще-то еще одной ногой в мире живу. Ich bin doch irgendwie doch mit einem Bein noch in der Welt. Ну кто же откажется, да? Aber wer kann diesem Angebot widerstehen? Конечно, я хочу, чтобы ты Natürlich был моим другом. Natürlich will ich, dass du mein Freund bist. И знаете, я никогда об этом не пожалела. Wisst ihr, und ich habe das niemals bereut. Всегда в любых ситуациях. Egal in welcher Situation ich bin. Не важно, что случается у меня. Es ist unwichtig, was bei mir geschieht. Плохое или хорошее. Ob das gut oder schlecht ist. Я все ему рассказываю. Ich erzähle ihm alles. А он слушает. Und er hört mir zu. И он направляет меня. Und er leitet mich. У нас с ним отношения. Ich habe mit ihm eine Beziehung. Мы с ним друзья. Wir sind miteinander Freunde. Я желаю вам всем. Und ich wünsche euch allen. Чтобы Иисус был также вашим другом. Dass Jesus auch zu eurem Freund wird. Потому что даже если у тебя не будет друзей. Auch wenn du, weißt du, не станет друзей. Auch wenn du keine Freunde hast oder du wirst, реальных или виртуальных. Ob du reelle oder virtuelle Freunde hast oder nicht hast. Но у тебя будет Иисус. Aber du wirst Jesus haben. Ты все еще будешь счастлив. Du wirst immer noch glücklich sein. Okay. Amen. Кстати, übrigens, это моя ушедшая подруга. Also meine Freundin, die damals dann gegangen ist. Потом мне сказала. Sagte mir dann später. Знаешь, вот когда мы прекратили нашу дружбу. Weißt du, als unsere Freundschaft zu Ende ging. Моя жизнь, она пошла под откос. Also mein Leben ging bergunter. И она очень много в жизни страдала. Und sie hat sehr viel gelitten in ihrem Leben. Я не говорю, что вот это я такая, да, что я такая вот. Also ich möchte hier nicht abgeben, sagen, ich bin so und so. Что я ее там так вот контролировал или еще что-то, да? Говорил, что ей делать. Dass ich sie kontrolliert habe oder habe zu ihr gesagt, was sie tun soll. Нет. Nein. Но дружба всегда имеет влияние. Aber eine Freundschaft hat immer einen Einfluss. И тот, кто был во мне. Und der in mir war. Он был доминантнее. Er war dominanter. Понимаете? Versteht ihr? Иисус. Und Jesus. Через меня имел также влияние на нее. Hat durch mich einen Einfluss auf sie ausüben können. Amen. Amen. Оказывается, мы влияли друг на друга. Und so wie es ausgesehen hat, wir haben aufeinander Einfluss gehabt. Я желаю вам, чтобы вы имели влияние на ваших друзей. Und ich wünsche euch, dass ihr eure Freunde beeinflussen könnt.